Hey Alex. Hey Kolja. Na, wie geht's? Geht schon. Na los, erzähl mal. Naja, in der ersten Stunde war Mathe. Der Lehrer ist ziemlich okay, glaube ich. Alle in der Klasse hatten viele Fragen. Ja, das war schon okay so. Wie kommst du zur Schule? Ich fahre mit dem Bus. Und? Wie ist es in Glücksdorf? Es ist nicht wie Berlin. Das ist klar. Ich hatte noch keine Zeit für die Stadt. Es war ja heute der erste Tag in der Schule. Und Freunde? Wie? Ich bin seit 3 Tagen hier. Mal ganz langsam. Und du? Und Ilhan? Was ist bei euch so los? Alles wie immer. Das ist gut. Kolja, kommst du bitte? Dennis braucht deine Hilfe. Ich komm ja gleich. Du hast es gut, Alex. Du hast keinen kleinen Bruder. Aber eine Schwester, das ist auch nicht besser. In den nächsten Wochen muss Kolja viel lernen. Die Schule ist anders. Er sitzt oft in seinem Zimmer, lernt und hört Musik. Seine Freunde Alex und Ilhan sind in Berlin. Leider.